Aus Anlass des 65. Jahrestages der Besichtigung der Kim Il-sung-Universität in der Gemeinde Paekseong durch den Präsidenten Kim Il-sung während des Vaterländischen Befreiungskrieges und des Tages der Sonne wurde am 7. April das herrlich rekonstruierte Revolutionsmuseum Paekseong eröffnet. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Belegschaft des Museums und die Werktätigen der Stadt Pyeongsong. Im Museum sind die Fotos und Gemälde von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Materialien über die Aktivitäten der Studenten der Kim Il-sung Universität im Vaterländischen Befreiungskrieg neu oder zusätzlich ausgestellt.